Die Leiche ist so verwest, dass man sie nicht mehr identifizieren kann. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass die Person seit mindestens 10 Tagen tot ist.